Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen tauchen, ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauer und beben, wie der Kuss von ihrem Mund.